Und sie debattierten noch immer wie besessen über all diese Dinge, als Hildegard Schmidt, Irmins Frau, ihren ersten Sänger Malcolm Mooney fand. From the house to float on in, she waited banana quarters in for two seasons after spring. Empress with 20 kilos on her chest, face the east for morning sunset. Silent serpentine skin coat, locks of golden hair choke your throat. Bye-bye, smile, banana king, circle cornered golden ring. Empress fur, lightning touch, stack high pantry sweet meat stuffs. Record player speeding king, scepter used for his chilling. Communes pass through his domain, purchase tickets for the Ukraine. Silver dark eyes glassed, pencil twisted green smoke clashed. Over floating windowsill, passing ghost of the will. Some graves laid, impurities purest, narcotic first aid. Acid the king, call his jester, friend quite apothec, curry tester. Tripped out to sea yesterday, passing through the sleeping grave. With licorice tasting treats, and chocolate Spanish meats. London cactus, pink push grip, velvet veil, the empress slipped. Through undercarried rhythm bed, is all outside her head. Catapulting wordless caught, where three congressmen could snort. The Ukraine king is conquered vice, turning off his mowing light. Tractor teller with his mate guns, suiting up for his flight. Radar equilibrium poised, Aztec Indian turned out the noise. We'll be right back. The Empress and the Ukraine King aus dem Album Unlimited Edition, das im Januar 1969 entstandene Stück, zeigte noch einmal den Sänger Malcolm Mooney. Dann aber kam ein Japaner in die Band. Damo Suzuki wurde der neue Sänger. Und da mit diesem Sänger hören wir jetzt das Stück Mother Sky, das Julian Cope vergleicht mit einer 14-minütigen L.A. Woman-Transfahrt durch die Straßen von Köln um 4 Uhr morgens. Die Band fährt ein riesiges amerikanisches Vorkriegs-Cabrio und Damo Suzuki schwebt singend über ihnen. Mother Sky ließ Michael Carolis Gitarre mit bis dahin ungeahnter Kraft hervorbrechen. Sie säbelte alles um sich nieder und ist psychedelisch wie die Hölle. In einer Minute die sexy japanische Geisha, in der nächsten eine Twang-Blues-Gitarre jenseits von Robbie Krieger, dem Gitarristen von The Doors. Und die 14,5 Minuten Gesamtlänge sind verdammt lang, um in völliger Verzückung zu verharren. Der September 1970 erlebte die Veröffentlichung eines Interim-Albums, The Canned Soundtracks, das einige von Moonies Songs, in der Hauptsache aber neues Damo Suzuki-Zeug enthielt, notiert Julian Cope. Mother Sky nahm die ersten drei Viertel von Seite 2 ein und stellt alles andere auf der LP in den Schatten.